Tja, und damit kommen wir zu den Regionalnachrichten. Was gibt es so Neues beim Nachbarn oder beim Norber, wie man auf Saarländisch sagt? Und viel Spaß bei den Regionalnachrichten mit Frank Ewen. Bitteschön. Ja, danke. Saarbrücken. Etwa 250 Studenten am Saarbrücker Dolmetscherinstitut der Universität halten das Institut auf unbestimmte Zeit besetzt. Sie protestieren damit gegen die unzumutbaren Lern- und Lehrbedingungen, wofür 1200 eingeschriebene Studenten nur ein einziger ordentlicher Professor zur Verfügung steht. Ansonsten wird der Lehrbetrieb mit Lehrbeauftragten aufrechterhalten, die zum Teil nur mit Sondergenehmigungen Prüfungen durchführen dürfen. Saarbrücken. Der Österreicher Mittermeier hat den mit 25.000 Mark dotierten Ophüls-Preis für seinen Film Eis erhalten. Den Publikumspreis erhielt die Filmkomödie Robby Kalle Paul von Dani Levy aus Berlin. 1.160 Mark kann der Preisträger als Zuschuss mit heimnehmen. Dieser Betrag wird dadurch aufgebracht, dass das Publikum unter Einsatz von jeweils einer Mark abstimmt und die Endsumme erhält dann der Preisträger. Saarbrücken. Bei der Firma Eurempex sind durch einen Konflikt zwischen Gewerkschaft und Geschäftsleitung etwa 70 Arbeitsplätze von Teilzeitbeschäftigten bedroht. Die Firma, die zur Edeka-Gruppe gehört, weigert sich nach Angaben der Gewerkschaft, eine Regelung über die Arbeitszeit zu schließen und will stattdessen die Teilzeitbeschäftigten entlassen. Saarlouis. Die Fraktion der Grünen hat nur noch zwei Mitglieder. Martina Fontaine-Schwarz erklärte ohne nähere Angaben von Gründen ihren Austritt aus der Fraktion, behält aber ihr Stadtratsmandat bis zur Kommunalwahl als fraktionsloses Ratsmitglied. Saarbrücken. In Saarbrücken wurde ein 38-jähriger Arzt wegen sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Arzt soll vor 5 Jahren eine drogenabhängige 30-jährige Frau während einer Untersuchung in Polizeigewahrsam zu sexuellen Handlungen genötigt haben, indem er ihr versprach, ihre Einstichstellen zu verschweigen. Die Frau war von der Polizei festgenommen worden, als sie sich Heroin gespritzt hatte. Saarlouis. Das Umwelttelefon beim Landkreis Saarlouis ist jetzt auch nachts anwählbar. Unter der Rufnummer 06831 444 347 können Mitteilungen auf Band gesprochen werden, das dann von Mitarbeitern des Kreisumweltamtes abgehört wird. Und zum Schluss der Regionalnachrichten das Wetter. Es bleibt neblig und trüb, kann aber gebietsweise auch heiter oder wolkig werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Nebelgebieten bei plus 1 bis minus 2 Grad, ansonsten bei 3 bis 6 Grad. In der Nacht werden die Temperaturen bei 0 bis minus 3 Grad liegen. Es bleibt schwach windig. Und Achtung Autofahrer, stellenweise ist mit Eis oder Reifglätte zu rechnen. Das waren die Regionalnachrichten mit Frank Ewen.